He's so mad, man. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Heute machen wir bi'idhnillah weiter mit dem Vortrag von dem großen Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala al-bidaya wal-nihaya. Wir werden das Buch natürlich nicht komplett durchnehmen, sondern nur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sondern nur den letzten Teil des Buches, wo über die Fitan auf der Erde gesprochen wird, wo über Mahdi alayhi salam gesprochen wird, wo über Dajjal gesprochen wird, wo über das Grab gesprochen wird und so weiter. Wir werden natürlich inshallah auf diese Themen eingehen. Wir werden heute weiter über die allgemeinen Fitan, Mehrzahl von Fitna, sprechen, die auf der Erde stattfinden werden. Fitan können Versuchungen, Prüfungen und andere Dinge sein. Und wir werden darüber heute sprechen, was alles diese Fitna sein können. Und dass wir uns davor schützen müssen. Und was wir noch zeigen wollen ist, dass wir uns nah an der Stunde befinden, dass die Zeit nahe gekommen ist und dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam informierte uns über den Wechsel vom Guten und vom Schlechten. Das heißt, dass eine gute Zeit kommen wird, danach eine schlechte und so weiter. Wir werden das in dem nachfolgenden Hadith sehen. Es wird von Hudhayfa ibn al-Yaman berichtet, die Menschen fragten den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, meistens über das Gute, sagte er. Und ich fragte ihn über das Schlechte, aus der Furcht, es könnte mich erreichen. So sagte ich, o Gesandter Allahs, wahrlich, wir waren in Unwissenheit, das heißt in der Zeit der Unwissenheit, in der Jahiliyyah, wir haben uns in dieser Zeit befanden uns in dieser Zeit. O Gesandter Allahs, wahrlich, wir waren in Unwissenheit und in Schlechtem. Und dann hat uns Allah, subhanahu wa ta'ala, dieses Gute gegeben. Mit diesem Guten ist der Islam gemeint. Und nach diesem Guten wird es wieder Schlechtes geben? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja. Und nach diesem Schlechten wird es dann wieder gut? Fragte ich, also Hudhayfa, radiallahu anhu. Ja, aber es wird Mängel und Fehler haben. Also das Gute wird Mängel und Fehler haben. Ich fragte, was sind die Mängel und Fehler? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ein Volk, was recht geleitet ist, durch einen anderen als meinen Weg. Das heißt, sie sind recht geleitet durch einen anderen als meinen Weg. Manche ihrer Taten wirst du lobenswert finden und andere wirst du zurückweisen. Ich fragte, und nach diesen Guten wird es dann wieder Schlechtes geben? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja, Rufer vor den Türen des Höllenfeuers, das heißt, Duat, da ist, die rufen, Rufer vor den Türen des Höllenfeuers, Wer auch immer ihrem Ruf antwortet, das heißt, wer mit ihnen sein wird, wer darauf antwortet, auf ihre Dauer, wird durch sie in sie geworfen. Das heißt, durch die Rufer werden sie in die Hölle geworfen. Ich sagte, o Gesandter Allahs, beschreibe sie für uns, damit man gewarnt ist vor diesen Leuten. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sie sind von unserem Volk und sie sprechen mit unserer Sprache, sie sprechen mit unserer Zunge. Ich fragte, und was befiehlst du mir, wenn mich das erreicht? Das heißt, wenn mich diese Zeit erreicht, was soll ich dann tun? Er sagte, halte dich an die Jama'a, halte dich an die Jama'a, der Muslime, und an ihren Imam, das heißt an den Führer der Muslime. Ich sagte, und wenn sie weder einen Imam noch eine Jama'a haben? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, entziehe dich selbst von all diesen Gruppen, auch wenn das für dich bedeutet, dass du dich an die Wurzel von einem Baum festbeißen musst, bis der Tod dich überkommt, während du in diesem Zustand bist. Ergänzend zu diesem Hadith können wir den bekannten Hadith erwähnen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sich diese Umma, es ist bekannt, also er sagte, die Christen, die Juden haben sich in 71 Gruppen gespalten, die Christen in 72 und diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Und eine davon wird das Paradies betreten. Und die Gefährten haben natürlich gefragt, wer ist diese eine Gruppe, die errettete Gruppe? Und er sagte, das ist die Gruppe, die auf dem sind, worauf ich und meine Gefährten sind. Was verstehen wir von diesem Hadith? Wenn du weg sein willst von der Fitna, wenn du errettet sein willst von der Fitna, dann sollst du mit all diesen Gruppen nichts zu tun haben. Und sollst auf Haq sein. Und sollst mit der Jama'a sein. Und die Jama'a sind diejenigen, die auf Haq sind. Das sind die, an die du dich halten sollst. Wer sind sie? Das sind die, Allahs Gesandter hat es gesagt, das sind die, die auf dem sind, worauf Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, und seine Gefährten waren. Man muss Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen. Und man muss seinem Gesandten gehorchen. Und man muss denen gehorchen, die die Befehlsgewalt haben. Nicht nur Allah und nicht nur dem Gesandten. Auch, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gesagt, halte dich an den Imam von ihm. Erst als Hudhayfa ibn al-Yaman gefragt hat, was, wenn sie keinen Imam und keine Jama haben, dann bist du für dich allein. Dann kannst du dich zurückziehen und festbeißen. Weil du alleine bist auf Haq, weil er redet mit Hudhayfa ibn al-Yaman. Er redet nicht mit irgendeinem Beduin, der neu zum Islam konvertiert ist. Und schaut euch mal, subhanallah, schaut euch die Takfiris an. Oder schaut euch die Ikhwan al-Muslimun an. Oder die anderen Gruppen. Du meinst, dass du nicht mit ihnen bist, nur weil du nicht dort in den Ländern gegen den Herrscher demonstrierst? Doch solange du es in deinem Herzen und mit deiner Zunge unterstützt, dann demonstrierst du mit. Und du befürwortest es. Haben all diese Gruppen nicht vergessen, dass wir Allah und seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und denen gehorchen müssen, die Befehlsgewalt über uns haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, in Sure 4, Vers 59, O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Befehlsgewalt besitzen. Und wenn ihr über etwas streitet, so bringt es vor Allah und den Gesandten. Wenn ihr an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, das ist das Beste und nimmt am ehesten einen guten Ausgang. In der gleichen Sure, Vers 69, und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah seine Huld gewährt. Unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Märtyrern und den Rechtschaffenen. Welch gute Gefährten. Allah sagt, gehorche dem, der Befehlsgewalt hat. Und du sagst, nein, ich muss kämpfen und demonstrieren. Unsere Väter sind, und wir auch, sind auch nicht alle perfekt. Unsere Väter sind auch nicht alle perfekt. Bedeutet das jetzt, dass wir gegen unseren Vater kämpfen sollen? Und gegen ihn rebellieren sollen? Er besitzt Befehlsgewalt über uns. Natürlich gibt es Situationen, wo man den Vätern nicht mehr gehorchen muss. wenn das Ungehorsam gegenüber Allah bedeutet. Aber solange es kein Ungehorsam gegenüber Allah bedeutet, haben sie Befehlsgewalt über uns. Und keiner darf aufstehen und sagen, ach du, mein Vater, komm, sei ruhig. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Noch nicht mal Uff sollst du sagen gegen deine Eltern. Es gibt Situationen, wo man gegen den Herrscher kämpfen kann und wo man gegen seinen Vater kämpfen kann. Die Sahabis haben auch gegen ihre Väter gekämpft. Es gibt solche Situationen. Aber lassen wir das für die Leute, die Wissen haben. Wenn du denkst, dein Vater macht Fehler und dass du gegen ihn vorgehen kannst, so frag denjenigen, der Wissen hat. Das sind die Gelehrten. Das ist das, was der Prophet sagte. Halte dich an die Jama'a. Das bedeutet, wer ist die Jama'a heute? Das sind diejenigen, die mit den Gelehrten sind. Und Befehlsgewalt bedeutet nicht nur Vater. Es bedeutet auch der Präsident oder der König von diesem Land. Wir sagen nicht, dass alles perfekt ist in diesen Ländern, in unseren islamischen Ländern. Aber woher kommt der König oder der Präsident? Das haben wir schon mal erwähnt. Woher kommen diese Leute? Kommen die vom Mars? Nein, die kommen aus diesem Volk. Wenn sich das Volk ändert, so wird sich auch der König und der Präsident ändern. Der Prophet erwähnte, dass das Wissen entzogen wird. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala wird das Wissen nicht mit Gewalt entziehen. Das heißt auf einmal. So, dass es gewaltsam von den Menschen entzogen wird. Stattdessen nimmt er, subhanahu wa ta'ala, das Wissen durch den Tod der Gelehrten weg, so lange, bis es keinen Gelehrten mehr gibt. Die Menschen werden Unwissende als Führer nehmen, welche gefragt werden, und sie werden entscheiden oder Urteile geben ohne Wissen. Sie sind irregeleitet und sie leiten andere in die Irre. Dieser Hadith ist bei Bukhari. Und wir sehen, dass es heute leider viele Menschen gibt, viele sogenannte Gelehrte gibt, die Urteile geben ohne Wissen. Ohne Wissen. Und wie können wir das sehen? Wer kann das beurteilen? Jeder, der guckt, ob diese Aussage im Einklang mit Koran und Sunna ist. Das heißt, mit dem, was Allah und sein Gesandter sagte. Und wir sehen, dass es viele Menschen gibt, die einen langen Bart haben und eine Mütze auf dem Kopf und ein langes Gewand, aber sie reden wie mit der Zunge von Shaitan. Qatada berichtete, dass Anas ibn Malik sagte, in einem Auszug von dem Hadith, von den Zeichen der Stunde ist das Entfernen des Wissens. Unwissenheit wird verbreitet sein. Unzucht wird wuchern, das heißt Unzucht wird viel sein. Alkohol wird viel getrunken. Die Männer werden sterben und die Frauen werden bleiben. Bis ein männlicher Hüter, Wali, für 50 Frauen bleibt. Für 50 Frauen bleibt. Ein Mann muss auf 50 Frauen aufpassen. Schaut euch mal an, in was für einer Zeit wir heute leben. Es ist schwer, auf 2 Frauen aufzupassen, auf 2 Töchter oder auf eine Tochter sogar. Ein Mann auf 50 Frauen. Sogar in den islamischen Ländern. Schaut euch die Frauen an. Wir wollen nicht alles schlecht machen und alle über einen Kamm scheren. Überall gibt es gute Menschen, überall gibt es schlechte Menschen. Überall gibt es Gläubige und überall gibt es Verderben. Aber wir reden über die Allgemeinheit, dass sich immer jede Generation mehr zum Schlechten hinwendet. Und wir sehen das heute, was die Frauen in dieser Gesellschaft, was von den Kuffar als gut angesehen wird oder als richtig angesehen wird und wie unsere Frauen angesehen werden. Und ein Mann über 50 Frauen. Bei Ibn Majah steht, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, kurz vor der Stunde wird es Tage geben, wo das Wissen emporgehoben wird und die Unwissenheit herfallen wird. Und es wird viele Morde geben. Und wir sehen das heutzutage. Früher war es den Menschen, die Menschen haben sich auch umgebracht, aber vereinzelt, Einzelfälle. Früher war es nicht möglich, es war möglich, jemanden zu töten, aber das war ein großes Tabu. Und es wurde wie heute, es, subhanallah, es gibt gar keinen Vergleich mehr, dass ich jetzt sage, wie das angesehen, was keiner machen würde. Weil heute macht jeder alles, was er will. Aber früher gab es das nicht, dass man einfach jemanden getötet hat. Heute werden in Industriestaaten, Export-, Import-Weltmeister, keine Ahnung was, werden Menschen wegen Nike-Schuhe getötet. Es werden Menschen getötet wegen 20 Euro oder wegen 20 Dollar. Wenn du jemanden töten willst und du kannst es nicht, du kannst jemanden ganz leicht besorgen heutzutage, der das für dich macht, ohne Problem, ohne großen Aufwand. Und das sehen wir, dass der Prophet wahrhaftig ist in seiner Aussage, denn wir sehen, dass die Unwissenheit hergefallen ist über die Menschen. Früher haben die Menschen gelesen. Mein Stiefvater selber hat mir berichtet, wo es nicht viel Fernseher gab. Alles, was ihm in die Finger kam, wo Buchstaben drauf waren, hat er gelesen. Es gab gar nicht viel im Umlauf zum Lesen. Dann hat man alles gelesen. Heute sind die Bücherregale voll, aber man hat keine Lust zu lesen. Die Unwissenheit ist verbreitet. Früher in den islamischen Ländern, wir reden in den Zeiten der Salaf von früher, jede oder viele wollten Gelehrte werden. Wer will heute ein Gelehrter werden? Wenn man sagt, 100.000 Hadith konnte er, ah, mashallah. Oder die waren Hafiz mit 9, 6 oder 10 Jahren oder 12. Da sagt man nur noch, mashallah, der ist Hafiz, oh, schön. Oder ein Hafiz kommt in die Moschee und liest und liest und liest und du sagst, mashallah, der ist gut. Aber du fragst dich nicht, wie oft hat er am Tag, den ganzen Tag mit dem Kopf hin und her genickt, bis er Hafiz wurde? Wie viele Stunden hat er verbracht, bis er Hafiz wurde? Du sagst nur, mashallah, hat er gut gemacht. Oder du hörst von irgendeinem Gelehrten, der konnte 100.000 Hadith oder 10.000 Hadith und du sagst, mashallah, hat er gut gemacht. Aber du sagst nicht, komm, ich lerne 40 Hadith. Wie viel Hadith, ich selber und wir alle zusammen, wie viel Hadith können wir mit Sanad, mit Kette? Nicht einen! Und das ist unsere Zeit. Wir sehen das. In dieser Zeit passieren viele Morde. Deswegen sollen wir uns alle, wir sind hier, nicht um uns gegenseitig schlecht zu machen. Wir sind Brüder. Wir sind Brüder. Wir sind hier, um uns zu verbessern. Dass wir sagen, ich werde nach Hause gehen und etwas ändern. Wir sind nicht hier, um einfach eine Geschichte zu hören. Ah, subhanallah. Das, was ich jetzt gesagt habe. Ah, mashallah, schöner Vortrag. Oder ah, mashallah, schöne Ahadith. Und ich gehe nach Hause und ja, war ein schöner Abend mit Brüdern, Tee getrunken. Wenn man hinkommt wegen Tee und wegen Brüder sehen und nichts machen, das hat nicht viel Sinn. Natürlich soll man Brüder sehen und all diese Sachen. Aber man soll nach Hause gehen, ich an erster Stelle. Nach Hause gehen und was ändern. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, berichtete, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, subhanallah, der Islam wird vergehen. Der Islam wird ausgelöscht, aussterben. Der Prophet sagte das. Damit ist gemeint, das Wissen wird untergehen und die Spuren von dem Wissen werden ausgelöscht. So wie, er sagte, der Islam wird vergehen, so wie die Stickereien von einem Gewand vergehen. Solange, wie wird das weg sein, dieses Wissen? Solange, bis das Fasten, das Gebet, die Ibadah, also der Gottesdienst, und das Spenden nicht bekannt sein werden. Das wird nicht mehr bekannt sein unter den Menschen. Das Gebet. Und ich habe eine Umfrage gesehen. Inshallah ist das nicht wahr. Ich habe gesehen eine Umfrage im türkischen Fernsehen. Sie haben Leute auf der Straße gefragt, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, mit kleinem Bart, ohne Bart. Alle möglichen Menschen, die gläubig aussahen und die normal aussahen. Ob sie beten oder ob sie Koran lesen. Und sie haben viele gefragt und die können ja nicht das ganze Volk fragen. Und durch diese Leute, die sie gefragt haben, hat man hochgerechnet, dass ungefähr 80-90% in Türkei, wir reden nicht von Deutschland, in Türkei nicht beten. Und dieser Hadith sagt, bis Ibadah und das Spenden nicht bekannt sein werden, wenn in einer Nacht Vergesslichkeit über das Buch kommt, in einer Nacht Vergesslichkeit über das Buch Koran. Und nicht ein einziger Vers davon wird auf der Erde bleiben. Eine Gruppe von Menschen wird bleiben, vergreiste Männer und Frauen, das heißt alte Männer und Frauen, die sagen werden, wir waren um unsere Väter, als sie auf der Erde waren, und sie sagten, La ilaha illallah. Aber sie wissen nicht, diese Gruppe von Menschen, weiß nicht, was Gebet, Fasten, Ibadah oder Spende ist. Silah fragte Hudhayfa, was wird La ilaha illallah ihnen nützen, wenn sie nicht wissen, was Gebet, Ibadah und Spende ist? Was wird denen das nützen, wenn sie das sagen? Hudhayfa drehte sich, radiallahu anhu, drehte sich von ihm weg. Und er fragte ihn nochmal und er drehte sich wieder von ihm weg. Und er fragte ihn nochmal und dann sagte er zu ihm, O Silah, es wird sie vom Höllenfeuer retten. Und er wiederholte diese Aussage dreimal. Es kann sein, sagt Ibn Kathir, was die Aussage angeht, es wird sie vom Höllenfeuer retten, dass es dann zu dieser Zeit die einzige Pflicht für die Menschen sein wird, La ilaha illallah zu sagen. Weil wir können das jetzt nicht als Beweis nehmen und sagen, wir sagen La ilaha illallah und beten nicht und fasten nicht und machen keine Zakat und so weiter. Es kann sein, sagt Ibn Kathir, dass das die einzige Pflicht sein wird. Oder sagt er, was Hudhayfa hiermit meinte, dass sie erst in Jahannam sein werden und dann ins Paradies eintreten werden. Dass es sie dann vom Höllenfeuer retten wird. Und Allah weiß es am besten. Was aber wichtig ist, was wir von diesem Hadith jetzt, was unser Thema anbelangt, ist, dass wir zeigen, das Wissen wird komplett verschwinden von der Erde. Es wird komplett verschwinden. Deswegen ist es umso wichtiger, damals war es natürlich auch wichtig, sich an die Gelehrten zu haben, aber die Gelehrten waren verbreitet. Die Gelehrten waren verbreitet. Viele Gelehrte, islamisches Reich, alles Muslime, 5-mal Adhan am Tag, alle beten. Heute, keine Gelehrte oder wenig Gelehrte, kein islamischer Staat hier, wo wir jetzt leben, kein Adhan, kein Gebet, deswegen ist es umso wichtiger, sich an die Gelehrten zu halten, wo wir wissen, dass sie von Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind. Es ist ganz wichtig für uns, die unwissend sind, die nicht mal einen Hadith mit Sanad können, dass man sich an die Gelehrten hält und festhält und festbeißt und nicht loslässt. Bis wann? Bis zu seinem Tod. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Gewinne, also das, was man gewinnt bei einem Handel, wenn Gewinne und die Amana als Beute genommen werden, Amana, das, was einem anvertraut wurde, als Beute genommen werden, wenn die Zakat als eine Last angesehen wird, wenn das Wissen gelernt wird, aber nicht für die Religion, wenn ein Mann seiner Frau gehorcht, aber seiner Mutter widerspricht, und Wallahi, wir sehen das heute, und seinen Freund nahe bringt, aber seinen Vater auf Distanz hält. Du bist mit deinem Freund so, aber dein Vater, egal, interessiert mich nicht. Wenn die Stimmen in den Moscheen gehoben werden, und ich schwöre, wir sehen das. Wenn wir in die Moschee gehen, ob der betet, ob der nicht betet, egal. Hast du das gesehen, hast du nicht gesehen. Und Schlägerei sogar heutzutage. Wenn die Stimmen in den Moscheen gehoben werden, wenn der Stamm durch den Schlechtesten unter ihnen geführt wird, wenn der Führer der Menschen die niederträchtigste Person unter ihnen ist, wenn ein Mann geehrt wird, weil sein Schlechtes gefürchtet wird, vielleicht hat er Kraft oder irgendwas, nutzt es aus. Und heute ist das so. Heute kommt einer, man hat Angst, oh, du bist der Beste, du bist so gut und lächelt ihn an. Aber er ist nichts bei Allah subhanahu wa ta'ala. Gar nichts. Diese Rapper oder Gangster aus Berlin und hast du nicht gesehen, die sind Dreck. Dreck, richtiger Dreck. Dreck bei Allah. Was sie rappen, ich bin der Beste und ich bin hier und Zuhälterei und keine Ahnung und Frauen, die sind Dreck. Würden die wollen, dass man das mit ihrer Schwester macht, was sie mit anderen Frauen macht? Mit Sicherheit nicht. Wenn das Singen der Frauen und Musikinstrumente verbreitet sind, und subhanallah, was gibt's noch? Was für einen Beweis gibt es noch? Musikinstrumente? Das ist heute sogar unter den Muslimen, wenn du das sagst, bist du eine ganz, ganz kleine Minderheit, wenn du sagst, das ist haram. Aber bei Allah, das ist haram. Wenn Alkohol viel getrunken wird und wenn die Letzten dieser Umma die Ersten verfluchen, zu diesem Zeitpunkt, und das sagte der Prophet, zu diesem Zeitpunkt, wartet auf einen roten Wind. auf das Versenken der Erde, das heißt, dass Sachen, die auf ihr sind, verschluckt werden. Und das haben wir im YouTube gesehen. Wir sehen das. Und wartet vor Qadr. Dazu gibt es zwei Meinungen. Einmal, dass es das Herunterfallen von Steinen begleitet von schwerem Wind ist. Oder und auch das Ausstoßen der Leichen von der Erde. Und wartet auf Zeichen, die nacheinander folgen werden. Wie die Perlen einer Halskette, nachdem ihre Schnur zerschnitten wurde und sie dann nacheinander fallen. So schnell werden die Zeichen kommen. Tak, tak, tak, tak, tak, ganz schnell. Dieser Hadith ist bei At-Tirmizi. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, berichtete natürlich noch mehr, was passieren wird. Und wir werden inshallah kurz, bevor wir über den Tag des Gerichts sprechen werden, werden wir dann auch explizit über die kleinen und die großen Zeichen sprechen. Dann werden wir mit Sicherheit viele Sachen wiederholen, die wir schon gesagt haben. Weil zu den Zeichen, wir haben schon auch manche kleine Zeichen erwähnt. Aber dann werden wir das mit Sicherheit wiederholen. Die Fitan, also die Fitne, die, was es alles gibt, sind im Koran in verschiedenen Zusammenhängen erwähnt worden. Fitna bedeutet nicht immer Versuchung oder Prüfung. Fitna kann Krankheit bedeuten. Versuchung, Prüfung, Schirk kann es bedeuten. Erdbeben, Mord, Heuchelei, all diese Sachen, kommt drauf an, in welchem Zusammenhang, kann Fitna bedeuten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 64, Vers 15, euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung, eine Fitna. Allah aber, bei ihm gibt es großartigen Lohn. Warum? Wie kann Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Oder nicht wie? Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala euer Besitz und eure Kinder? Besitz und Kinder, was machen sie? Das bedeutet nicht, man soll zu den Kindern schlecht sein und rausschmeißen, Fitna, weg, raus. Sie lenken ab. Besitz, umso mehr du hast, desto mehr bist du abgelenkt. Weil du musst auf deinen Besitz auch aufpassen. Du hast Angst um deinen Besitz. Du kümmerst dich um deinen Besitz. Kinder sind auch eine Art von Besitz, aber natürlich auch liebt man sie. Von der, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so erschaffen, von der Fitra. Allah sagt das auch im Koran. Und das ist auch keine verbotene Liebe. Es gibt auch verbotene Lieben. Und die Kinder lenken auch ab. Du betest, nach dem Gebet, du willst Zikr machen. Und dein Kind kommt und hier und da und oben und dies und da und dann, komm, ich habe jetzt keine Zeit. Und dafür habe ich keine Zeit. Und mein Kind und hier und da. Deswegen muss man aufpassen vor all diesen Sachen. Auch Prüfungen werden Fitna genannt. Auch die Frauen werden Fitna genannt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie ihr auch alles wisst, wie ihr auch alle mit Sicherheit wisst, ich habe nach mir keine größere Fitna für die Männer hinterlassen als die Frauen. Deswegen müssen wir uns alle vor den Frauen hüten. Das bedeutet nicht, wenn wir verheiratet sind, dass wir kommen nach Hause und gehen ins Zimmer und schließen uns ein und lassen unsere Frau sagen, ey, was Frau? Nein, ich kann nicht mit dir reden, du bist Fitna. Nein. Aber Frauen, was ist hier gemeint? Wir sehen auf der Straße die Fitna, was gemeint ist. Das heißt, du guckst an und das Haram. Du siehst schon, was damit gemeint ist. Weil wir leben das heute, was geredet wurde. Wir leben das. Es gibt viele Dinge, wie ich schon gesagt habe, die als Fitna bezeichnet werden. Aber uns interessiert die Fitna, die auf der Erde passieren wird, das Chaos, was passieren wird, die oder welches die Menschen dazu bringt, dass sie ihre Religion verlassen. Dass sie einfach ihre Religion verlassen. Und wir sehen das. Wir sehen das. Ich gebe euch ein Beispiel. Keiner würde vielleicht sagen, wenn mir einer 100 Euro gibt, dann sage ich, ich bin Christ. Keiner wird das vielleicht machen. Oder wenn dir einer 5000 Euro gibt, komm, sag, dass du Christ bist. Nein, sage ich nicht. Ich gebe dir 5000 Euro, aber du kannst hier nicht beten bei dieser Arbeit. Okay, mache ich. Was ist das? Das ist Religion verlassen. Komm, ich gebe dir 2000 Euro, mach dein Kopftuch ab. Okay, mache ich. Das ist Step by Step, Schritt für Schritt, verlässt du die Religion. Und am Ende hast du gar nichts mehr davon. Am Ende wird dir nichts bleiben. Weil es ist normal, wenn ich zum Beispiel Bekannte besuche, jedes Mal, so aber kriegst du keine Arbeit, ne, guck mal, das, so geht das. Bei denen ist es schon normal. Das heißt, bei deren Kindern wird es wieder normal. Weil wir wissen, vor 100 Jahren war es normal, in Europa, überall auf der Welt, Bärte zu tragen. Auch die Europäer haben das gemacht, auch die Christen haben das gemacht. Jetzt ist es nicht mehr normal. Und das ist das Problem heutzutage. Entweder ist Mode Religion oder Religion ist Mode. Mode ist Religion, das heißt die Mode, was ist heute Mode, das nimmt man sich als Religion. Oder Religion ist jetzt Mode. Das heißt, es ist jetzt modisch, religiös zu sein. Das kann auch bei den Leuten passieren. Aber bei uns sollte das nicht der Fall sein. Denn unsere Religion, der Islam, ist immer so, wie er war. Usama berichtete in Bukhari und Muslim, also das wird in Bukhari und Muslim berichtet, er sagte, eines Tages ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auf Utum aufgestiegen. Und Utum ist eine Erhöhung oder ein Objekt, was erhöht ist. Ja? Und dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, in die Ferne geguckt und sagte, seht ihr das, was ich sehe? Er hat weit so geguckt und sagte, seht ihr das, was ich sehe? Sie sagten, nein, o Rasulullah. Er sagte, ich sehe die Fitan, die auf eure Häuser fallen, so wie der Regen auf sie fällt. Zu wem hat der Prophet das gesagt? Er sagte das zu den Sahabis. Zu den besten Menschen, die jemals auf diesem Planeten gewandert sind. Sagt er, ich sehe die Fitna auf eure Häuser fallen, so wie der Regen auf eure Häuser fällt. Was denkt ihr? Wenn bei ihnen solch eine Situation war, dass die Fitna auf ihre Häuser wie der Regen fällt, was denkt ihr, wie es in unserer Zeit aussieht? Wie es mit der Fitna in unserer Zeit aussieht? Wo die Menschen kaputt sind. Wir reden wieder über die Allgemeinheit. Ich sage nicht, wir alle hier sind kaputt. Ich rede über die Allgemeinheit der Menschen. Sind kaputt. Gute Werte sind schlecht. Gute Sachen sind schlecht. Und Schlechtes ist gut. Und Menschen sind entfernt von Allahs Religion. Heute wird alles schön, das Schlechte wird, so wie Shaitan. Die Menschen sind wie Shaitan geworden. Das Schlechte vom Schlechtesten wird einfach schön verpackt. Die Frau hat nichts an, nackt auf der Straße. Die ist aber selbstbewusst. Die ist aber emanzipiert. Die ist sehr gebildet. Oder sie ist weit für ihr Alter oder denkt fortschrittlich. Ja, das genau. Es ist Fortschritt. Oh, guck mal, wie fortgeschritten diese Zivilisation ist. Eine Frau bedeckt sich, den Blick auf den Boden. Sie denkt, wichtig im Leben sind Charakterwerte, Werte an sich, Religion, Nähe zu Allah. Boah, die wird voll unterdrückt. Steinzeit. Die ist voll fertig in der Birne. Bei der sind oben Sicherungen durchgebrannt. Du gehst fünfmal beten. Idiot, wofür macht er das? Und du betest nicht und liest ein Buch über Algebra. Boah, der ist aber hochintelligent. Das Schlechte wird gut verpackt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn die Menschen immer wieder Schlechtes, Schlechtes, Schlechtes, Schlechtes machen, dann wird ihre Fitra, weil Allah hat jedem Fitra gegeben, natürlich Veranlagung, dass man an Allah schon glaubt. Dass man diese Fitra in sich hat. Man glaubt an Allah. Aber wenn man so lange Schlechtes macht, dann ändert sich sogar die Fitra von dem Menschen. Das bedeutet, die Schöpfung ändert sich. Man sieht das Schlechte als gut. Du willst ihm sagen, da dieses Blatt Papier, dieses weiße Blatt Papier, du sagst ihm, das ist weiß. Der sagt, nein, das ist schwarz. Und er sagt das nicht, weil er dich reinlegen will. Er denkt wirklich, das ist schwarz. Du sagst ihm, das ist weiß, guck doch, weiß, man sieht's doch. Nein, schwarz. Ehrlich, glaub mir, du hast keine Ahnung. Was willst du mit solchen Leuten reden? Die sind kaputt. Natürlich, unsere Pflicht ist zu reden. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt Rechtleitung, wem er will. Und die Fitan werden um Generation für Generation immer mehr und die Generation für Generation wird immer schlechter. Dieser Hadith ist bei Ibn Hajar, der jetzt kommt, und der ist sahih. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gestern war es besser als heute und heute ist es besser als morgen. Und das wird so lange weitergehen, bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, gestern, wo er sogar noch da war, er sagte, gestern war besser als heute. Und heute ist besser als morgen. Und das wird so lange weitergehen, bis zum Tag des Gerichts. Das zeigt, umso mehr die Zeit vorangeht, umso schwerer, immer schwieriger und schwerer und immer schlimmer wird es für wen? Für die Gläubigen. Für die Gläubigen wird es immer schlimmer und schwerer. Denn für die, die sowieso kaputt sind, für die wird es immer besser, immer mehr Freiheit, mehr Freiheit. Vor 100 Jahren gab es sowas nicht. Auch bei den Christen nicht. Die Menschen waren bedeckt, es gab Werte, man hat an Gott geglaubt. Dann kam dieser Idiot Darwin, ne, hat von halb Europa Gott so gesehen vernichtet, also ihren Glauben vernichtet. Natürlich nicht Gott an sich, sondern den Glauben an Gott vernichtet. Und dann, wenn du heute, das ist indoktriniert in die Menschen, wenn du sagst, Evolutionstheorie, wenn du nur sagst, guck mal, lass mal drüber reden, alles klar, Idiot. Der hat keine Ahnung, ich werde den jetzt mal einen erzählen. So denken die, obwohl die voll falsch sind. Aber die sagen, ich werde dem jetzt aufklären, dass der aufgeklärt ist, dass der fortschrittlich denkt, weit ist, damit er sich auch mal vielleicht mal Gillette kauft und mal sich ein bisschen hier pflegt, werde ich dem jetzt mal einen erzählen. Obwohl die zurückgeblieben sind. Und das wird immer schwieriger und immer schlimmer für die Gläubigen. Es gibt Fitna in der Zeit der Sahabis gab es sogar schon Fitna. Gab es sogar schon Prüfungen, Zwietracht, gab es in der Zeit der Sahabis. Wen haben wir? Wie sie. Die sind jetzt weg. Die Sahabis sind weg. Allahs Wohlgefallen auf ihnen allen. Die Sahabis sind weg. Wen haben wir nach ihnen? Wer ist geblieben? Wir haben Gelehrte. Aber wen haben wir wie sie? Niemanden. Niemanden. Auch kein Gelehrter ist wie sie. Der beste Gelehrte ist nicht so, wie der schlechteste Sahabi. Sie wollten sich operieren am Bein. Was nehmen sie als Narkose? Gebet. Gibt es einen Gelehrten heute, der das macht? Als Narkose Gebet? Gibt es nicht. Das waren richtige Männer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, das ist ein Auszug von dem Hadith, meine Sahabis sind die Garantie für diese Umma. Und wenn sie weg sind, dann wird meine Umma das treffen, womit ihnen gedroht wurde. Und womit gedroht wurde, haben wir gesehen, haben wir schon vorher gesehen, das Morden, das. Und er sagte, meine Sahabis sind die Garantie für diese Umma. Weil sie haben vom Propheten gelernt, vom Propheten genommen. Was heißt das jetzt für uns? Das bedeutet, dass wir aufpassen müssen, dass wir in großer Gefahr sind. Das bedeutet, Ahlus Sunnah ist in der Minderheit. Damals, wo die Sahabis da waren, war Ahlus Sunnah in der Mehrheit. Heute ist Ahlus Sunnah in der Minderheit. Es gibt kein Abu Bakr, es gibt kein Omar, kein Uthman, kein Ali. Allahs Wohlgefallen auf ihn allen. Oder irgendein von den Sahabis. Es gibt keinen mehr. Deswegen müssen wir mit den Gelehrten sein. Und dürfen uns nicht zu viel in irgendwelche Sachen einmischen. Wir müssen unseren Dien lernen und daran festhalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird der Tag des Gerichts nicht eintreffen, bis ein Mann an dem Grab eines anderen vorbeigeht und sagt, oh, wäre ich doch an seiner Stelle. Und wir sehen das heute. Jemand stirbt im Fernsehen und irgendeiner neben dir sagt, ah, der hat's gut. Wir haben das mitbekommen. Ich bin noch nicht alleine hier aufgewachsen. Wir alle haben das mitbekommen. Menschen wünschen sich den Tod. Heutzutage Menschen wünschen sich den Tod, dass ein Zeichen, dass der Tag des Gerichts nahe ist. Schaut mal, wann ist man normalerweise neidisch auf einen Menschen? Wegen seinem Geld kann man neidisch sein. Weil er berühmt ist, sind andere Menschen neidisch. Weil er bekannt ist, reich ist, schön ist. All diese Sachen. Okay, auf das alles kann man neidisch sein. Nicht jetzt islamisch, sondern die Menschen sind normalerweise deswegen neidisch. Aber wer ist schon neidisch auf den Tod? Der ist gestorben und du bist neidisch auf ihn. Neid, Neid. Du sagst, wäre ich an seiner Stelle. Das zeigt wieder, dass der Tag des Gerichts nah ist. Nah, nah, nah, sehr nah. Denn, und darüber werden wir auch sprechen, wenn wir über die kleinen Zeichen sprechen werden, bi'idhnillah, es gibt 30 bis 40 kleine Zeichen vom Tag des Gerichts. Und die Gelehrten, die heutigen Gelehrten, heute die Gelehrten, sagen, 80-90% sind eingetroffen, dieser Zeichen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben schon zu viel vergeudet. Wir haben keine Zeit mehr. Jetzt schaut auf diesen Sahih Hadith und inshallah, wenn ich Vortrag mache, vielleicht wenn ich das nicht immer erwähne, ich werde immer versuchen, Sahih Hadith zu nehmen. Abu Salama radiallahu anhu sagte, er sagte das jetzt, Abu Salama, schaut euch das jetzt an, Abu Salama sagte, ich habe Abu Huraira radiallahu anhu besucht und er war krank. Ja? Ich habe Abu Huraira besucht und er war krank. Dann nahm ich ihn auf meine Brust und sagte, O Allah, heile Abu Huraira. Und Abu Huraira sagte, O Allah, nimm seine Dua nicht an. Er sagte, nimm seine Dua nicht an. Und er sagte, O Abu Salama, es werden die Fitan kommen. So sterbe, es ist besser für dich. Er sagte zu ihm, so sterbe, es ist besser für dich. Sahih. Und Abu Huraira. Wir reden nicht über irgendein XY. Wir reden über Abu Huraira. Ich weiß nicht, wie viele Hadith. Ihr wisst, über 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Hadith überliefert. Nur von Abu Huraira. Und wir wissen, Abu Huraira ist nicht irgendjemand. Wenn er was redet, dann redet er so, weil er es vom Propheten gehört hat. Und der Prophet redet nicht von seinem Kopf. Und er sagte zu ihm, so sterbe, es ist besser für dich. Er sagte, oh Abu Huraira, wir lieben das Leben. Wir lieben das Leben. Das bedeutet nicht, wie man jetzt vielleicht falsch verstehen könnte, sie sind so am Leben gehaftet, die Dunya. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, langes Leben mit vielen guten Taten. Da, so ist das gemeint. Wir lieben das Leben, sagte er. Und er sagte, Abu Huraira, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, es wird eine Zeit kommen, wo der Tod für den Alim, das heißt für den Wissenden, besser ist als die Anhäufung von rotem Gold. Er sagt, das ist besser für ihn als die Anhäufung von rotem Gold. Und es wird eine Zeit kommen, wo ein Mann an dem Grab eines anderen vorbeigehen wird und sagen wird, oh, wäre ich doch an seiner Stelle. Was wollte Abu Huraira damit sagen? Erstmal, hier gibt es zwei Sachen. Einmal, dass es für den Alim besser sein wird, wo die Fitan so viel sind, man kann sich nicht zurückziehen. Wir wissen es selber von Brüdern. Du gehst in eine Moschee, wie ist deine Meinung zu dem Scheich? Bruder, ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, ich will nur meine Religion. Nein, nein, du musst sagen. Nein, ich will nicht. Nein, du musst. Ich will nicht, ah, du bist Dings. Keine Ahnung. Haddadi, du bist das, du bist jenes, du bist dieses. Du kannst dich davon nicht entziehen. Und er sagte, der Alim, für ihn ist es besser zu sterben als die Anhäufung vom roten Gold. Aber vielleicht für den normalen Mann wäre die Anhäufung vom roten Gold besser, nach seiner Logik. Er macht damit, was er will und keine Ahnung. Aber er weiß nicht, dass er vielleicht deswegen getötet werden würde. Oder gefoltert oder irgendwas. Und dann erwähnt doch nur diesen Mann, der an dem anderen vorbeigeht, dieser normale Mensch, und sagt, man hat keine Ahnung von Religion und so viel Fitna sind da, dass man sagt, ich wäre gerne tot. Das zeigt, dass die Fitnen so viel sein werden, dass es besser für einen Alim ist, dass er stirbt, bevor er vielleicht auch in diese Fitnen reinkommt. Weil die Ulema sind auch nicht ma'sum, das heißt, sie sind nicht fehlerlos. Diese Fitnen kann jeden treffen. Und die Fitnen haben die Sahabis teilweise getroffen. Abu Dar radiallahu anhu sagte, Das ist in Fethul Bari auch. Es wird eine Zeit kommen, wo der Leichnam eines Menschen durch den Markt getragen wird und die Menschen werden ihre Köpfe senken und damit nicken und so praktisch zu sich selbst sagen, bedauerlich, oh, wäre ich doch nur an seiner Stelle. Der Leichnam wird durch den Markt getragen und die sagen nicht, oh Allah, vergib ihm, oh dies, oh jenes, oh dieses. Sie sagen, wäre ich doch an seiner Stelle. Traurig, dass sie nicht tot sind. Traurig, dass sie nicht tot sind. Nicht traurig, dass sie noch leben. Wenn wir heute zu Janaza gehen, Allahu alim, aber meistens denkt man sich, guck mal, Allah will mich erinnern. Ich habe jetzt noch Zeit. Ich muss jetzt was machen. Aber wir sehen einen Toten und sagen, warum bin ich nicht gestorben? Warum ist er gestorben? Neidisch auf ihn. Was ist die Heilung für diese Fitan? Wie können wir uns davon fernhalten? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, nach euch, das heißt nach den Sahabis, wird eine Zeit der Geduld kommen. Der Geduld sein. Wer sich in dieser Zeit an seine Religion hält, bekommt die Belohnung von 50 Männern von euch. Sie fragten die Sahabis, von uns oder von ihnen? Das heißt, von deren Zeit, also die Männer von deren Zeit, oder von uns 50 Männer? Er sagte, nein, 50 von euch. Das heißt, wenn du dich in dieser Zeit, wenn du es schaffst, dich von den Fitna zu entfernen, und wir haben gesagt, die Gelehrten, nicht ich, die Gelehrten sagen, dass schon 80-90% dieser Fitna im Umlauf sind, und wir sehen das nur, wenn du schon Tür aufmachst, siehst du das schon? Dafür brauchen wir noch nicht mal die Gelehrten, also jetzt ohne die herabzuwerten. Wenn du die Tür aufmachst, siehst du das schon? Wenn du dich in dieser Zeit schaffst, von allem fernzuhalten, so 50 Belohnungen von den Sahabis. Das bedeutet nicht, dass wir die Stufe von den Sahabis erreichen können. Auch wenn du 1000 Leben hast, kannst du das nicht. Das bedeutet die Belohnung. Das bedeutet nicht, du bist ein Sahabi geworden. Und wir denken, ach, ich habe ein Bad, ich gehe mit Gewand raus, eine Frau macht mich sowieso nicht an, ich bin schon sicher davor. Mich wird die Fitna nicht treffen. Aber wir haben über die Sahabis gesprochen, dass sie sogar die Fitna getroffen hat. Und dass sie nicht sicher davor waren. Wie können wir dann davor sicher sein? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Herz von dem Sohn Adams ist noch veränderbarer bezüglich der Fitna, das heißt, mal so, ja, als das Wasser, welches in einem Topf kocht. Wie, wenn du Wasser in einem Topf siehst, welches kocht, wie ist das? Von unten nach oben, so. Das bedeutet nie ruhig. Das Herz ist nie ruhig. Mal so, mal so, mal so, mal so. Jetzt hast du die Meinung oder jetzt zieht dich das an. 5 Minuten später hat sich dein Herz 10-mal geändert. Zu 10 verschiedenen Sachen. Einer redet so, gut. Einer redet so, auch gut. Der redet so, auch gut. Das bedeutet wissen, wissen, wissen, damit du selber weißt, was ist gut, was ist falsch. Wir werden noch viele Sachen durchmachen. Ich werde auch jetzt gleich Schluss machen. Ich will euch auch nicht überstrapazieren. Aber ich denke, dieses Thema ist ja nicht wie Fiqh, so trocken. Ich denke schon, ich sehe auch, dass ihr noch alle Alhamdulillah gut dabei seid. Aber wir sind auch gleich fertig. Wir werden noch viele Sachen durchmachen, so wie der Prophet sagte. In einem bekannten Hadith, den ihr alle kennt, wo er beschrieben hat, dass wir die Christen und Juden nachahmen werden in allen Sachen, dass wir Tashbih machen werden. Nachahmen und nachahmen und nachahmen. Sogar bis wann? Bis sie versuchen werden, in ein Loch reinzugehen, das so groß ist wie ein Eidechsenloch. Oder so auch in einer anderen Version, ein Nadelöhr. Ja? Und dann haben sie gesagt, wer? Meinst du die Juden und die Christen, ja Rasulallah? Dann sagt er, wen sonst? Das kennen wir. Aber, was viele nicht kennen, in der Version von Al-Hakim, mit einem Zusatz von diesem Hadith, wo sagt er, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und das ist sahih, wenn einer von ihnen seine Frau mitten auf der Straße niederringen würde und mit ihr Verkehr haben würde, das heißt Geschlechtsverkehr, würdet ihr es auch machen. Nicht Adnan hat das gesagt, Rasulullah hat das gesagt. Und in einer anderen Version, wenn einer von ihnen seine Mutter auf der Straße niederwälzen würde und mit ihr schlafen würde, so würdet ihr es auch machen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, übertreibt nie. Er sagte, wenn einer von ihnen, das heißt von den Christen und den Juden, die Frau oder die Mutter niederwälzen würde auf der Straße, niederringen und mit ihr Verkehr haben würde, so würdet ihr das nachahmen. Der Prophet ist derjenige, der niemals übertreibt. Er war nie ein Übertreiber und auch nie ein Untertreiber. Nie, immer richtig. Wo man hart sein muss, hart, wo man weich sein muss, weich. Und er hat nie von seinem Kopf geredet. Und ihr glaubt es nicht? Ihr sagt, okay, wir sind davor sicher, kein Problem. Okay. Amar ibn Yasir sagte, ich sah Ali, radiallahu anhu, auf dem Markt und er zog sein Schwert und er war am Gehen und ich sagte, wohin gehst du, Cousin vom Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, ich gehe den so und so töten, denn der Prophet hat es mir befohlen, denn er hat mit seiner Mutter geschlafen. Die Sahabis. Wir sind nicht diejenigen, die Sahabis schlecht machen. Wir wollen nur sagen, die Fitne, keiner ist davor sicher. Und man muss sich immer schützen, man muss sich immer Gedanken machen. Bin ich davor sicher? Nicht? Ja, nein. Omar radiallahu anhu sagte zu Hudhayfa ibn al-Yaman, bin ich auf der Liste der Munafiqun? Bin ich ein Heuchler? So lange, dass er ihn so lange genervt hat, in Anführungsstrichen, oder so lange ihn bedrängt hat, dass er zu ihm sagte, obwohl er es nicht sagen sollte, zu ihm sagte, Omar, du bist nicht auf der Liste. Wenn Omar, der Zweitbeste nach dem Propheten, der auf diesem Planeten gewandert ist, sich gefragt hat und nicht gefragt hat, wie das heute viele machen, die zum Beispiel, viele Frauen machen das, die wissen, dass sie gut aussehen. Ah, sehe ich gut aus, sehe ich gut aus. Ja, die wissen, dass sie gut aussehen. So war Omar nicht. Dass er gesagt hat, ah, bin ich auf der Liste, und dass man ihm sagt, nein, du bist doch gut, du bist nicht, dass er das Gute von sich hören wollte. Er hatte Angst, dass er ein Heuchler war. Omar, das kann man nicht verstehen normalerweise. Weil der Prophet sagte zu ihm, du bist in Jannah. Normalerweise kann man das nicht verstehen. Und er hatte Angst, dass er ein Heuchler war. Das bedeutet, sie haben so fest an diese Fitne und Fitan geglaubt. Und wir haben keine Sorge davor. Keine Angst. Kein Problem. Mich trifft das nicht. Das ist unser Motto. Mich trifft es nicht. Ich bin immer mit Brüdern. Wenn ich da bin, nur mit Brüdern. Wenn ich im Internet bin, nur mit Brüdern. Fitna kenne ich nicht. Kein Problem. Aber wir sehen, wenn die Gelüste über einen kommen, dann gibt es keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Mutter, egal. Und das waren die Besten. Die besten Generationen. Und was denkt ihr, was heute alles abgeht? Was es heute alles gibt? Und mit dem heutigen Vortrag wollten wir zeigen, erstens, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wahrhaftig ist in seiner Aussage, dass diese ganzen Fitan, was wir hier erwähnt haben, dass es alles zutrifft. Wir sehen die Menschen, die sich morden, wegen nichts und wieder nichts. Wir sehen die Menschen, die sich wünschen, tot zu sein. All diese Sachen sehen wir. All diese Sachen sehen wir. Wir sehen die Frauen, die singen, wir sehen die Instrumente, wir sehen den Alkohol, wir sehen alles. Das wollten wir damit zeigen, dass der Prophet wahrhaftig ist. Wir wollten damit zeigen, dass unsere Zeit noch nicht ganz abgelaufen ist, weil wir leben noch, Alhamdulillah, wir leben noch. Und Allah subhanahu wa ta'ala soll uns in einem besseren Zustand sterben lassen. Aber wir wollen zeigen, dass wir auch was tun müssen. Dass die Zeit nah ist. Die Stunde ist nah. Der Prophet sagte sogar schon in seiner Zeit, dass die Stunde nah ist. So ist sie bei uns umso näher. Und bi'idhnillah wird das dazu beitragen, wird Allah das von mir annehmen und wird das dazu beitragen, dass wir uns alle bessern. Und wenn es Verständnisfragen gibt, so können die bitte gestellt werden oder wenn wir die beantworten können. Ja. Wenn es jetzt keiner geben sollte, dann sollte man, wie ist